Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Ich bin sehr froh, mich als Niemandslandbürgerin bezeichnen zu können. Contrabanda FM 91.4. Una ràdio associativa i multicultural. On pots trobar informacions sobre els moviments socials, ecologia, feminisme, antimilitarisme, altres cultures i músiques que no pots ni imaginar. Una ràdio que resisteix a les imposicions que limiten la llibertat d'expressió i comunicació a la nostra societat. Contrabanda FM 91.4. Ràdio Lliure a Barcelona. Es ist wieder Samstag. Wir beginnen eine neue Sendung hier im Niemandsland. Hallo. Wann fing der Hip-Hop an? Ich erinnere mich an den Urknall, an dem alles begann. Das Universum dehnt sich aus und wird kühler. Ich benutze meine Fühler und suche andere Schüler. Doch alle, die ich sehe, haben ihre Hand im Schritt. Sagen, yo, Motherfucker oder ähnlichen Shit. Machst du mit? Wer ich? Kommt nicht in Frage. Viel zu viele Klischees auf der Bühne heutzutage. Sage, ciao, hey, zack, mach mein eigenes Ding. Die Leute sind irritiert, weil ich was Eigenes bring. Denn das heilige Gesetz wird zum ersten Mal gebrochen. Hip-Hop-Musik war bis jetzt in Deutschland nur Englisch besprochen. Die Dinge ändern sich, das Volk tut sich träge bewegen. Plötzlich rappst du Deutsch, als hätte es nie was anderes gegeben. Ich frage dich direkt, ey, wer hat dich angesteckt? Oder welchen Weg bist du für den Respekt? Respekt. Es ist Samstag, der 14. Februar 2015. Sankt Valentinstag. Ich grüße also von hier alle Verliebten und alle, die es noch werden wollen. Leute, seid glücklich, küsst euch, schenkt euch Rosen, Pralinen, Konfekt und was auch immer. Und macht euch einen wunderschönen Tag. Heute dabei hier im Studio Yolanda. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Gut, danke. Was machst du am Valentinstag? Gar nicht. Ein Tag wie jeder andere für dich. Ja, natürlich. Gut. St. Valentin ist natürlich auch ein Fest der Konsumindustrie. Die wollen, dass wir da wieder was kaufen und dann wieder was schenken. Und so geht das immer weiter. Aber gut, davon abgesehen, es ist wie Weihnachten. Wer feiern will, feiert. Wer nicht, lässt es. Und wer sich einen schönen Tag machen will, der macht das sowieso. Ob das nun angesagt ist oder nicht. Sie sind nicht dauerhaft, schon mal irgendwo gehört. In der Bewegung liegt die Kraft. Geh einen Schritt zurück, mach dich locker. Hier im Zentrum von Barcelona heute ein leicht diesiger Tag. Der Himmel hat sich noch nicht entschieden, ob er blau, grau oder blau-grau werden will. Die Sonne ist auch noch nicht voll herausgekommen. Wir werden sehen, wir warten ab. Die Temperaturen, was würdest du sagen? 12 habe ich gesehen. 12 Grad. Im Zentrum. Ja. Gefühlte 11. Objektiv 12 Grad. Respekt ist unsere Aufgabe und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Verschiedene Themen stehen heute hier im Niemandsland auf dem Programm. Zum Beispiel ein ganz kleiner Bericht über den Welttag des Radios, der war gestern. Am 13. Februar. Dann ist Karneval natürlich angesagt. Wir befinden uns im Karnevalswochenende. Dann gibt es neue Musik im Niemandsland heute, unter anderem das neue Album von Herbert Grönemeyer. Das heißt Dauernd jetzt. Interessanter Titel. Toni Carter ist auch dabei. Yolanda hat uns auch jede Menge Musik mitgebracht. Ja. Was zum Beispiel? Ich habe mich von alles, aber mit Infos über ein paar. Die sind Christoph und Lolo aus Österreich und Schnippor Schranke aus Hamburg. Klingt interessant. Du wirst da gleich was vorstellen, okay? Aufgabe und nicht die falsche Maske, die ich aufhabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht die falsche Maske, die ich aufhabe. Und nicht die falsche Maske, die ich aufhabe. Ihr habt's erkannt, die Jazzkantine, aber nicht die alten Nummern, sondern neu eingespielt mit der NDR Big Band. Ursprünglich verfolgten wir den Gedanken, dass wir zu unserem 20-jährigen Bestehen ein klassisches Best-of oder einen ebensolchen Live-Mitschnitt veröffentlichen. Das erzählt Jazzkantine-Bassist Christian Eitner. Doch dann kam irgendwie die NDR Big Band ins Spiel und mit einem Mal bekam unser Jubiläum eine ganz andere Dimension. Tausend kleine Fähigkeiten, meinen Kopf zu verdrehen. So entstand im Studio 1 des Norddeutschen Rundfunks, des NDR, im Sommer vergangenen Jahres ein angenehm swingendes Album, bei dem 15 Jazzkantinentitel aus 10 Alben irgendwo zwischen Jazz, Funk, Hip-Hop und Pop lässig aufgenommen wurden. Sprich, ich will sie und sie will wieder mich und wir beide wollen uns so unwahrscheinlich gut. Das ist die Kraft der zwei Herzen, die nicht dahin zu laufen wie Wachs von Kerzen. Meine Freundin ist ein kleines Biest. Neben der Stammband frequentieren die Kantine alle Weggefährten wie Smudo, Sevier Naido und Alexei. Entspannter Stoff, der jeder Party gute Laune verpasst. Aha. Ja. Bin ich jetzt Bürger Alexei, der Mädchenmillionär, alle Mädels, alle Frauen rennen mir hinterher. Nein, denn eine genügt mir auch besonders die meine und keine kann so sein wie sie alleine, denn sie ist halt eben schon Alexeis Traumfrau. Keine kommt in der Nacht so wie sie, denn im Traum schau ich mir nur sie und nur sie an. Sie an, was ich kann, sie mich an, fass mich an, sie sagt: Oh Alex, ich will dich so sehr. Dann will sie mich und sie meint: Gib mir mehr. Also gebe ich das Wissen, was sie will, es macht Spaß. Ich sag, und mein Verstand fliegt zum Mars. Ich werd verrückt, was soll ich nur tun? Ich habe die Beste und das Beste nun. Meine kleine Süße ist ein Biest und macht mir Kummer. Doch 55555 ist meine Nummer. In 55555 ist meine Nummer. Ist meine Nummer. Okay, komm, Tom, spiel es. Ja, schöne Nummer. 555 ist meine Nummer, die Jazzkantine. Neu eingespielt. Das Album heißt übrigens Ohne Stecker. Den Stecker rauszuziehen scheint in Deutschland im Moment Mode zu sein. Erinnern wir uns, vorletzte Woche hatte ich das neue Album von Bab, Niedenkens Bab, vorgestellt. Das heißt zum Beispiel das Märchen vom gezogenen Stecker. Der gezogene Stecker ist das, was man auf Englisch unplugged nennt. Das heißt, wenn die Rockleute die elektrischen Gitarren wieder akustisch machen, die Stecker ziehen und dann gibt's akustische Musik und kein elektronisches Gedröhn. Der Welttag des Radios, Englisch World Radio Day, kurz Weltradiotag, wird jeden 13. Februar begangen. Das war also gestern. Er fand 2012 zum ersten Mal statt. Die Generalkonferenz der UNESCO hat den Weltradiotag in Erinnerung an die Gründung der United Nations Radio am 13. Februar 1946 aufgerufen. Der Beschluss fiel übrigens auf der Generalkonferenz am 3. November 2011 auf Anregung Spaniens. In Spanien ist das Radio ja ein großer Faktor. Radio hören gehört hier. Trotz des vielen Fernsehens und trotzdem, dass überall Fernsehapparate laufen, zum Alltag, zum normalen Alltag der Leute. Die Leute hören unglaublich viel Radio. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Na, normalerweise, als ich koche, ja. Wenn du kochst, dann... Na, gefällt mir. Ja, ich habe auch meine Lieblingssendungen, zum Beispiel erstmal Contrabanda, da habe ich meine Lieblingsgeschichten, die ich mir gerne anhöre. Dann Cadena Ser natürlich. Aktuelle Informationen mit der charmanten Gemma Nierga. Was ich auch gerne höre, ist Radio 5 und Radio 3, Kulturradio von Radio Nacional de España. Die machen aber eine tolle Sendung. Und dann die Kollegen vom alternativen Radio, Radio Bronca natürlich. Gut, erzähl mal, Yolanda, was hast du für Musik mit? Reich mir doch mal den Stick rüber. Zum Beispiel, wir können mit Christoph und Lolo beginnen. Die kommen aus Österreich. Die sind natürlich Christoph Dreskler und Lolo und Lorenz. Die sind besondere Liedermacher, die seinen eigenen Genre erfunden haben. Das ist Skispringer-Lieder. Oder Skispringer. Ja. Sie haben schon 7 Alben und das erste Album ist von 1999, Skispringer-Lieder. Dann kam mehr Skispringer-Lieder und noch in 2003 Skispringer-Lieder 3. Aber dann machten sie mehr Alben nicht über Skispringer. Die sind trotzdem Trotz, Hitler, Hund und Holle, Entschuldigung und in 2014, das ist Rock and Roll. Sie haben auch im Dezember 2007 in einem Kabarett-Wettbewerb den dritten Preis. Sie sind ziemlich humorvoll und lustig. Ich habe jetzt gerade das Lied gefunden, das hast du mir hier auf dem USB-Stick mitgebracht. Das Lied Danke, lieber Zivildienst. Hören wir da mal rein, hören wir es uns mal an. Jo. Liebe Leute, wir werte Zuhörer, wir teilen euch mit. Es folgt nun ein besonderes, ganz eigenes Lied. Und das widmen wir zu, damit ihr das nicht versäumt. Einem ganz besonders guten, alten, hilfreichen Freund. Da gibt sie dir, wachsen und sozial kompetent. Und wissen generell, wie der Hase rennt. Wir führen perfekte Haushalte, vertragen viel Bier. Dafür lieber Zivildienst, danken wir dir. Wir sagen danke, lieber Zivildienst. Wir sagen danke, lieber Zivildienst. Wir sagen danke, lieber Zivildienst. Hast uns gut getan. Wir können waschen, bügeln, kochen, kleine Kinder versorgen, Verwundete pflegen, Kakerlaken ermorden. Auch wenn's wirklich stressig wird, bewahren wir die Ruhe und datieren die Produkte in der Tiefkühltruhe. Krankheiten und Unfälle für uns kein Problem. Wir helfen gegen Depression und Nesselekzem und wir ekeln uns kaum noch, wenn andere erbrechen. Können dabei jederzeit über Gefühle sprechen. Also danke, lieber Zivildienst. Wir sagen danke, lieber Zivildienst. Wir sagen danke, lieber Zivildienst, hast uns gut getan. Wir helfen täglich alten Leuten aus dem Bus und in die Bahn, bieten ihnen ohne Zögern unsere Sitzplätze an. Wir sind ständig aufs Wohl unserer Mitmenschen bedacht, doch wir können nichts dafür, das hat der Staat aus uns gemacht. Wir wurden nie tyrannisiert von Offizieren und Generälen, haben trotzdem viel erlebt, uns kann man nichts mehr erzählen. Vom Polizisten beschimpft, von unseren Opas entfernt und die Hände von der Desinfektionslösung gegärt. Und trotzdem danke, lieber Zivildienst, oh danke, lieber Zivildienst. Wir sagen danke, lieber Zivildienst, hast uns gut getan. Menschliches auf Erden ist uns heute noch fremd. Wir wissen, wie man Rohre aus den Wänden stemmt. Und wir kennen den Geruch vom Urin alter Frauen, können aus den letzten Resten noch ein Tüterl bauen. Wir sind sensibel und erweitern unseren Horizont. Wir gehen überall hin, noch niemals vor an die Front. Wir dürfen keine Waffen tragen, doch wer braucht das schon? Wir sind eine völlig neue Männergeneration. Mit der Zeit erklimmen wir die höchsten Positionen und verbessern die Welt, auf der wir alle wohnen. Und singen danke, lieber Zivildienst. Wir singen danke, lieber Zivildienst. Wir singen danke, lieber Zivildienst, hast uns gut getan. Danke, lieber Zivildienst. Oh, danke, lieber Zivildienst. Wir singen danke, lieber Zivildienst, hast uns gut getan. Du hast uns gut getan. Du hast uns gut getan. Du hast uns gut getan. Du hast uns gut getan. Du hast uns gut getan. Das klingt ja recht flott, was die Jungs da singen. Christoph und Lolo, ungewöhnlich. Ein Duett. Ich hoffe, dieses Lied hat Ihnen gute Laune gemacht, meine Damen und Herren. Danke, lieber Zivildienst. Hören wir uns noch ein Lied an von denen? Ich habe hier noch Sponsoren. Sponsorin da. Oder diese Stadt. Sponsoren, gut. Du hast gesagt, das sind Skispringerlieder. Nein, diese nicht. Diese sind das Lied, das wir gehören. Danke, lieber Zivildienst, ist vom Album Trotzdem Trotz. Und Skispringerlieder sind von früheren Alben. Und die sind über fiktiven Problemen und Vorlieben real existierende, mehr oder weniger bekannte Skispringer. So. Etwas Besonderes. So, etwas Besonderes. Also, Sponsoren. Christoph und Lolo. Wir sind eine coole Band und touren in der Welt herum. Haben ein treues, zahlungskräftiges und junges Publikum. Wir haben T-Shirts und CDs und ein großes Repertoire. Ja, eigentlich läuft's bei uns ganz wunderbar, doch in einem Punkt, da haben wir bis jetzt immer verloren. Wir hatten noch niemals Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Soren, Soren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Soren, Soren. Also ihr Markenkleidungshersteller, schickt uns eure Sachen. Wenn ihr uns eure Fetzen schenkt, werden wir Werbung dafür machen. Auf der Bühne und in Videos, dann können alle sehen, dass auf unseren T-Shirts eure Markenlogos stehen. Ja, wir geben unsere Körper gern für eure Werbung her. Und über Kinderarbeit und so weiter reden wir nicht mehr. einen Zoo zu hintergehen, das wäre ziemlich unverfroren. Und wir hätten euch so gerne als Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, auch Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren. Und ihr Energy-Trinkerzeuger, wir verachten euren Saft. Das Zeug ist teuer, süß und unnötig und ernsthaft ekelhaft. Das rühren wir freiwillig nicht an, mit dem Geruch kann man uns jagen. Wenn ihr euch erkenntlich zeigt, könnten wir ganz was anders sagen. Ja, wir würden euer Knoder auf der Bühne saufen. Kein Problem, wir sind ja Musiker, uns kann man einfach kaufen. Und schon träufeln wir den Menschen eure Slogans in die Ohren. Oh, wir bräuchten echt ganz dringend Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, auch Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren. Und ihr Kollegen von der Handy-Download-Abkassiererei, ihr wollt das Taschengeld der Kinder, da wären wir gerne mit dabei. Und wollen Banken junge Menschen in die Schuldenfalle locken, dann helfen wir da gerne mit. Wir brauchen schließlich neue Socken und auch Essen, Trinken, Wohnung, weg in Kino, Bier, Sandalen. Und mit irgendetwas müssen wir das alles ja bezahlen. Kommt uns bitte nicht mit Arbeit, dafür sind wir längst verloren. Wir sind Musiker und wir brauchen Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, auch Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren. Wir brauchen Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren. Also ihr Leute aus der Wirtschaft, lasst uns bitte nicht allein. Wir bauen auch gerne eure Slogans in unsere neuen Texte ein. Und wenn ihr wollt, dann nennen wir unser Styling oder unseren Sound. Und euer Logo stellen wir auf unser MySpace-Account. Für schnell verdientes Geld haben wir schon Schlimmeres getan. Ruft doch bitte gleich den Uli, unseren Manager, an. Dann müssen wir uns jetzt nicht länger in eure After hineinbohren. Wir hätten nicht ganz gerne Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, auch Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, auch Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, auch Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, auch Sponsoren. Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren. Ja, Österreich. Sponsoren. Christoph und Lollo. Wie findest du solche Musik, Jolanda? Was machst du da, um an solche illustren Namen ranzukommen? Christoph und Lollo. Entdeckst du die? Na, ich schreibe ein Wort und dann finde ich etwas und dann springe ich zu einer anderen Band und so weiter. Das heißt, du gehst auf musikalische Entdeckungsreise, ja, im Internet. Ja, ziemlich zufällig. Aha. Gut, also es war Zufall. Du bist zufällig auf diese Gruppe gestoßen, die hat dir gefallen. Ja. Aha, gut. Auf einen Musiker, auf den ich nicht zufällig gestoßen bin, sondern den ich schon jahrelang kenne, schätze und der unsere Niemandsland-Hörer natürlich auch stets begleitet mit seinen aktuellen Liedern, das ist Herbert Grönemeyer. Über den noch viel zu erzählen braucht man nicht. Aber über sein neues Album möchte ich kurz ein paar Worte verlieren. Es heißt Dauernd jetzt. Es ist Grönemeyers 14. Studioalbum. Bei der Vorstellung des Albums am übrigens 18. November 2014 im Lokal Grill Royal an der Berliner Friedrichstraße nannte Frank Briegmann den Sänger Deutschlands größten Künstler. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht auch nicht. Grönemeyer ist ja bekannt durch sein Engagement, sein soziales und politisches Engagement. Das Projekt Band für Afrika zum Beispiel, 1985 initiiert von ihm. Ähnlich gestaltet wie Band Aid. Es handelt sich da um ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Künstler mit dem Ziel, Spendengelder für Projekte in Afrika zu sammeln. Am 6. Juni 2009 spielte Herbert Grönemeyer unter anderem bei einem Benefizkonzert erneut im Revier Power Stadion. Die Ticketpreise waren höher als normal und er verzichtete auf seine Gage. 7. Juni 2007, da trat Grönemeyer auf dem von ihm initiierten Rostocker Musikfestival Music and Messages auf, das parallel zum 33. G8-Gipfeltreffen in Heiligendamm stattfand. Wer erinnert sich nicht? Wir hatten hier im Niemandsland darüber berichtet. Und um seine letzte Aktion kurz zu schildern, am 26. Januar 2015 spielte Herbert Grönemeyer in Dresden vor der Frauenkirche bei dem Musikfestival Offen und Bunt Dresden für alle. Hier warben Künstler und Bands wie Wolfgang Niedecken, Jupiter Jones, Silly, Adel Tawil und viele andere gegen Fremdenfeindlichkeit und für ein weltoffenes Dresden. Künstler wie Organisatoren arbeiteten ohne Gage. Genug der Worte, ein Lied von Grönemeyers neuem Album, Dauernd Jetzt, klingt auch lustig. Dauernd Jetzt heißt, es gibt überhaupt keine Vergangenheit und keine Zukunft, wir leben immer im Jetzt. Das Lied heißt Uniform und wer genau zuhört, wird sehen, es handelt sich da doch um ein politisches Lied. Ich muss nicht wissen, wer du bist, am besten ist, ich weiß einfach von dir nichts. Mir interessiert nicht dein Detail, nicht was du treibst. Ich will dich nur als Mythos, dass du bei dir bleibst. Verramsch nicht dein Etwas, bleib fremd und stark. Im Zwielicht und Schatten entzieh dich dem Markt. Verteidige deine Grenzen, du bist das, was keiner sieht. Jeder Mensch braucht zum Überleben sein intimes Sperrgebiet. Uniform! Uniform! Uniform! Jeder hat ein Recht auf Ruhe, auf Fehlerhaftigkeit. Keiner braucht ein drittes Auge, das nicht von ihm weicht. Wenn ich mich verberge, werde ich zum Terrorist. Alles ist überschaubar, weil so schön offen ist. Und wir laufen am Draht, weil es uns nicht mehr gibt. Abhören gegen Menschenwürde, auf einmal sind wir im Krieg. Uniform! Dich bleib fremd und vage. Du bist so reizvoll als Idee. Nicke nur zum Schein auf alle Fragen. Bleib geheim dein ganz eigener Zauber. Solange es nur geht, Uniform. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Gut, das war eine Kostprobe aus Grönemeyers Album Dauernd Jetzt. Fans von ihm wissen natürlich, er heißt nicht einfach nur Herbert Grönemeyer. Er heißt Herbert Arthur Wiclef Clamor Grönemeyer. Clamor, Clamor, auf Spanisch heißt das Klagegeschrei. 12. April 1956 in Göttingen geboren. Einer der erfolgreichsten deutschen Musiker überhaupt im deutschsprachigen Raum. Mit über 13 Millionen in Deutschland verkauften Alben ist er also die Nummer 1 im deutschen Poprock. Werner auch im Studio, hallo, guten Morgen. Was hast du uns heute zu erzählen, Werner? Also wenn ich jetzt ein Politiker oder Diplomat wäre, würde ich sagen, ich bin nach allen Seiten offen. Aha. Also mir ist es im Grunde egal, worüber wir reden heute. Ja, ich habe was Schönes auf dem Programm. Darüber würde ich ganz gerne sprechen, das liegt mir wirklich am Herzen. Wir bringen ja immer Katastrophen, Horrorbotschaften, fiese Nachrichten, Gemeinheiten, die Diebstähle der Herrschenden, was die alles so klauen und wie die uns abzocken. Und hier ist mal eine gute Botschaft. Die kommt natürlich im Moment aus Griechenland. Premier Tsipras zum Beispiel, der kämpft im Moment für eine Umschuldung. Das wissen wir alle. Wir hören jeden Tag den Klamor, das Klagegeschrei der Reichen, der Investoren, der Märkte. Die regen sich da fürchterlich auf, dass jemand ihnen in ihre Raubzüge reinregiert, die sie seit, weiß ich nicht wie lange jetzt, so ungestraft begehen. Jedenfalls, die tolle Nachricht ist, er hat alle Putzfrauen wieder eingestellt. Er schafft die Dienstwagen ab und macht auch sonst viele, viele, viele Sachen richtig. Verwaltungsminister Georgios Varangalos, der sitzt in seinem Büro und wir wissen, da ist eine kleine Revolution passiert. Gerade erst hat er verkündet, dass schon bald die ersten 3.500 Beschäftigten in den öffentlichen Dienst zurückkehren dürfen. Auch die berühmten Putzfrauen, die den Protest gegen die Entlassungen anführten. Mit ihren geballten Fäusten in roten Gummihandschuhen verkörperten sie das Gefühl vieler Griechen, dass Europa sie ungerecht behandelt. Jetzt werden die Putzfrauen also zum Symbol des Neuanfangs. Keine Wiedereinstellung sei das, sondern die Rücknahme von ungerechten Entlassungen, stellt der Verwaltungsminister richtig. Die Putzfrauen waren die Schwächsten und die Troika brauchte Zahlen. Vor allem ist es die Korrektur einer Absurdität der Sparpolitik. Achtung, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Denn die 595 Putzfrauen der Finanzverwaltung, die im September 2013 zur Erfüllung der Sparvorgaben gefeuert werden mussten, bekamen erstmal weiterhin 75% ihrer Bezüge. Die konnte man also nicht direkt in die Armut entlassen, hätten sie vielleicht gerne gemacht. Aber jetzt, Achtung, die Arbeit machten private Reinigungsfirmen. Also unterm Strich haben die dann mit ihrer Sparmaßnahme doppelt bezahlt, wenn man sich das einmal vorstellt. Und wer hat die private Reinigungsfirma dann geleitet? Wer sackte das Geld dann ein, wo dann wiederum für Hungerlöhne andere Putzmänner oder Putzfrauen schuften mussten? So absurd ging es in Griechenland zu. Allein dieses Beispiel soll uns zeigen, wie brutal und dumm das ist. In der griechischen Regierung hat jemand einen sehr schönen Ausdruck geprägt. Ich glaube, das war der Professor für Ökonomie, der Finanzminister Varoufakis. Der hat gesagt, was die gemacht haben, war soziales und fiskalisches Waterboarding. Ihr wisst, Waterboarding ist eine beliebte Foltermethode der US-Militärs. Und das ist eigentlich eine schöne Metapher. Eine schöne, schreckliche Metapher, oder? Was sagen wir zu Griechenland, Werner? Du freust dich doch auch, oder? Oma, ja, das wäre ein Beispiel dafür, dass eben die neue griechische Regierung bis jetzt nicht nachgibt. Ja? Und die andere Seite ist halt, dass Merkel, das sagt sie nicht, aber sie denkt, ja, wenn jetzt die Putzfrauen dort Geld kriegen, dann kriegen meine Banken kein Geld mehr. Ne? Und also beide Seiten verharren auf ihren Positionen und die Merkel und Company, die bestehen drauf, dass die Schulden zurückgezahlt werden. Vielleicht werden sie am Ende ein bisschen großzügig sein und die Frist für die Rückzahlung rausschieben oder die Zinsen um 0,1% runtersetzen und solche Sachen. Aber im Prinzip bestehen sie auf der Totalität der Forderung. Und die Griechen sagen eben, ja, das geht nicht, das ist offensichtlich, das hat man ja in den letzten 5 Jahren gesehen, wir sparen und sparen und sparen und die Schulden werden größer, das hat keinen Sinn. Und jetzt wird allerdings die Zeit knapp, weil die Griechen also nicht in diese Richtung weitermachen sollen, kein neues Hilfsprogramm annehmen wollen. Auf der anderen Seite sind sie jetzt eben finanziell auf dem letzten Drücker und nächste Woche geht ihnen das Geld aus. Ja? Die Europäische Zentralbank, die hat jetzt nochmal vorgestern nachgeschossen, weiß ich wie viel, und das Geld reicht jetzt also noch bis Anfang nächster Woche. Und jetzt am Montag wollen sie sich dann nochmal treffen und verhandeln und dann wird man sehen, dann geht es ans Eingemachte und dann gibt es noch einen Notkompromiss in der allerletzten Minute oder lässt man es drauf ankommen. Also mein Gefühl ist, dass dieser Kompromiss gefunden wird, beide Seiten werden irgendwie Formulierungen vorschlagen, die dann erlauben, dass man mehr oder weniger das Gesicht noch wahrt, ja. Und wie sehr die deutsche Seite oder die EU, die Eurozonenvertreter bereit sind, Kompromisse zu machen, sieht man da an einer Äußerung von, also weil eben die Botschaft aus Griechenland war, wir verhandeln nicht mehr mit der Troika, wir akzeptieren das nicht mehr, das sind keine demokratisch gewählten Institutionen und die Troika ist für uns gestorben, sagt die griechische Regierung. Und jetzt der Sprecher von Wolfgang Schäuble, ein gewisser Martin Jäger, der sagt jetzt, wir nennen die Troika auf Rücksicht auf unsere griechischen Freunde neuerdings nicht mehr Troika, sondern die Institution. Also der denkt jetzt, wenn man das anders nennt, dann kann die griechische Regierung Zugeständnisse machen und so das Gesicht wahren. Ja, das machen Kinder. Die machen die Augen zu und denken, der böse Onkel ist weg. Wenn ich ihn nicht sehe, dann existiert er nicht mehr. Das Volk in Griechenland ist natürlich zufrieden, das freut sich. Die Leute atmen auf, sie bangen und hoffen, sie wollen es noch nicht glauben. In Griechenland ist etwas passiert, was so in Europa noch nirgendwo geschehen ist. Eine Handvoll Politikneulinge, Intellektuelle und Uniprofessoren übernimmt die Regierung. Das werden wir hier vielleicht auch demnächst haben, wenn Podemos hoffentlich die Regierungsgeschäfte übernehmen kann und wird. Wie eine kleine Revolution fühlt sich das an, nicht wie eine geordnete Amtsübergabe. Und das liegt nicht nur daran, dass viele in der Vorgängerregierung ihre Festplatten gelöscht und Akten mitgenommen haben, dass es in der Regierungszentrale am Anfang nicht mal mehr Seife gab. Das ist auch interessant. Die haben also alles eingepackt und mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Die haben wahrscheinlich auch die Verschraubungen und die Verschalungen aus den Türrahmen mitgenommen, wer weiß. Schrappiges Gesindel und haben das dann auf dem Schrottmarkt noch verkauft. Das könnte man denen auch zutrauen, dass die Troika gesagt hat, wir nehmen die Türrahmen mit, die Steckdosen, die Kabel und verkaufen das auf dem Schrottmarkt und schicken das Geld dann an die Banken, was wir dafür kriegen. Beziehungsweise auf unsere Steuerparadieskonten. Gut, kleiner Scherz. Jedenfalls, die neue Regierung stellt die Regeln des politischen Systems in Griechenland, wie es im Spiegel zum Beispiel heißt, auf den Kopf und bringt Bewegung in ein Europa, das unsicher ist, wie es auf die Rebellen reagieren soll. Rebellen sind jetzt die anständigen Menschen von Tsipras, die wehren sich gegen das finanzielle Waterboarding der Troika. In Athen kann man, so schreibt der Spiegel, die Euphorie auch am Autoverkehr ablesen, der Gradmesser für die Krise ist. Bisher waren die Straßen oft halb leer, weil weniger Leute zur Arbeit pendelten, das Benzin teuer war, die Stimmung gedrückt. Doch nun ist die Innenstadt so mit Autos verstopft wie früher. Die Menschen sind wieder in Bewegung. 60% der Griechen sind, laut einer Umfrage, mit dem Start der Regierung zufrieden, obwohl nur 36% Syriza gewählt haben. Niemandsland, cada sábado de 10 a 12 de la mañana en Contrabanda FM 91.4. Nuestro podcast es www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland, terra de ningú. Radio Barcelona 91.4. Tja, ich würde sagen, wir hören uns noch ein Lied von Grönemeyer an. Übrigens, das war gerade eine Freundin, Peggy. Die hat mir letztens mal dieses kleine Liedchen gesungen, dieses kleine Loblied auf Niemandsland. Die hört uns nämlich auch, findet unsere Sendung gut und wollte das so zum Ausdruck bringen. Vielen Dank, wir grüßen dich von hier. Roter Mond heißt das Lied, Herbert Grönemeyer. Tage drehen bei, sind bereit für den weiten Weg zurück. Der rote Mond bewegt sich klar, reist mit, verfolgt mich stetig, Stück für Stück über mir. Sein Licht über mir, ich entweich ihm nicht. Monate, Jahre verfahren in der endlosen Pflicht. Stürmen getrotzt, salziger Stolz, hart verkehrt, versehrter Verzicht. Und die Flucht und das Sehen und das Dämmern, das Vergehen. Und ich weiß und ich häng an dem Glauben, dass du an mich denkst. Und ich fühl und ich mein, dass du irgendwo durch die Sterne scheinst. Schlaf ich noch, bin ich wach, bin ich laut, bin ich schwach. Wo ist das Land, wogt es noch, legen wir an, ich wanke nach. Kein fester Boden, ich schwanke, alles gedämpft und blass. Dass die Träume sich ballen, um sinnlos zu zerfallen. Und ich weiß und ich häng an dem Glauben, dass du an mich denkst. Und ich fühl und ich mein, dass du irgendwo durch die Sterne scheinst. Schlaf ich noch, bin ich wach, bin ich laut, bin ich schwach. Bin ich schwach? Und es wogt und es reißt und es bleibt ein rauer Stich, Unendlichkeit. Und es zerrt und es beißt, ein trauter Blick, deine Gelassenheit. Und dein Ja und dein Schein, holst du mich je wieder ein. Und ich weiß und ich häng an dem Glauben, dass du an mich denkst. Und ich fühl und ich mein, dass du irgendwo durch die Sterne scheinst. Schlaf ich noch, bin ich wach, bin ich laut, bin ich schwach, wie lang's noch geht und wie lang und was dann am Ende steht. Ein aktuelles Thema ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Der Bürgerkrieg bzw. der Stellvertreterkrieg, den nun sowohl einerseits die russischen Separatisten mit Hilfe von Russland führen und eben die Poroschenko-Truppen bzw. die faschistischen Milizen mit Hilfe der NATO und des Pentagon. Ein ganzes Bataillon, 600 Militärs, will die USA hinschicken. Das heißt, das ist die direkte Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes. Die USA wollen also Truppen in die Ukraine schicken und den Krieg weiter anheizen. Womit haben wir es da eigentlich zu tun? Wir wissen natürlich, so Typen wie Poroschenko, das sind Oligarchen, die privatisieren, haben sich am Volksvermögen der Menschen bereichert und kommen jetzt mit IWF und Troika und wollen den Leuten natürlich jetzt auch den Rest noch abnehmen, was sie haben, Häuser, Wohnungen, Arbeitsplätze. Und hier haben wir ein interessantes Foto, Töten für Wotan. Mehrere Fotos heute im Internet auf der Titelseite der Jungen Welt. Da sieht man vermummte Faschisten, Misanthropic Division, so nennen die sich, sieht aus wie eine Nazi-Rock-Gruppe. Das sind Vermummte mit der Fahne, also der Misanthropic Division, die stehen da im Schnee. Rechts kann man das Abzeichen des Bataillons Azov an der Jacke des Bewaffneten erkennen. Die stellen diese Fotos selber ins Internet. Die kämpfen also innerhalb des Bataillons Azov in der Ukraine. Diese Faschistengruppe will eine rassistische Volksgemeinschaft in ganz Europa aufbauen. Die Behörden kümmert das natürlich wenig. Die arbeiten sogar gerne mit denen zusammen. Mit entschlossenem Blick posieren die jungen Männer für die Kamera. In den Händen halten sie AK-47 Sturmgewehre. Auf dem Oberarm tragen sie das Abzeichen des ukrainischen Freiwilligenbataillons Azov. Diejenigen von ihnen, die in der ersten Reihe knien, entfalten ein Banner. Darauf steht Misanthropic Division Ukraine, MD, umgeben von SS-Totenköpfen und Kalaschnikows. Über rechte Milizen im ukrainischen Bürgerkrieg ist zumindest in der sich als kritisch und links verstehenden Presse einiges geschrieben worden. Der Fokus lag dabei lange Zeit auf der Partei Svoboda und dem rechten Sektor, jenem Zusammenschluss aus faschistischen Gruppierungen, der während der Proteste auf dem Maidan am sichtbarsten war. Geführt von dem Mitbegründer der nationalistischen und an dem Hitler-Kollaborateur Stefan Bandera orientierten paramilitärischen Organisation TRISUB, Dimitro Jarosch, unternahm der rechte Sektor eine Reihe wichtiger Aufgaben auf dem sogenannten Euromaidan. Er etablierte sich fest in der politischen Landschaft der Ukraine und stellt bis heute eine militärisch wie ideologisch einflussreiche Bewegung dar. Während Jarosch und seine Kameraden, ähnlich wie die Svoboda Oleg Tjagniboks, darauf bedacht waren, sich als modernisierte nationalistische Bewegung zu vermarkten, erstarkten Gruppierungen, die noch weit radikaler sind und offener an der Ideologie des Hitlerfaschismus anknüpfen. Dazu gibt es in der jungen Welt heute im Internet eine sehr lange Reportage. Wie ist eigentlich die militärische Lage da, Werner? Hast du da Informationen? Ja, also die du gerade angesprochen hast, diese und ähnliche Gruppen, die kämpfen ja auf Seiten der Zentralregierung in Kiew und sind mehr oder weniger integriert auch in die reguläre ukrainische Armee. Und solche Typen gibt's da zuhauf eben. Ja. Und auf der anderen Seite, das sind natürlich auch keine weißen Knaben, ja, da im Osten, in den russischsprachigen Gebieten, die sollen also auch noch radikaler sein als Putin, der mehr oder weniger diese Bewegung auch unterstützt. Und jedenfalls, der Konflikt ist so, da hat sich nicht viel verändert, also große Teile der Armee da sind immer noch mehr oder weniger eingeschlossen von den Separatisten und die Beschießungen gehen weiter und jetzt haben sie sich eben zusammengesetzt, um Waffenstillstand auszuhandeln, also die Vertreter von beiden Seiten und auch natürlich mit Intervention von der Europäischen Union und den USA. Und tatsächlich, sie haben es geschafft. Es gibt jetzt einen sogenannten Waffenstillstand. Mindestens wurde der auf dem Papier unterschrieben. Und der soll also heute Nacht um Mitternacht in Kraft treten. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Nur, wie das halt so ist in solchen Fällen, dann vorm Inkrafttreten verschärft sich die militärische Lage und die Auseinandersetzung dann nochmal, weil man im letzten Moment noch Position gewinnen will, um in einer stärkeren Position dann zu sein für spätere Verhandlungen. Und nur ist es ja nicht zum ersten Mal. Im September hatten wir es ja auch schon mal einen Waffenstillstand ausgehandelt, der überhaupt nicht funktioniert hat. Ja? Also es gibt jetzt so eine entmilitarisierte Zone, glaube ich, 50 Kilometer Korridor zwischen den zwei Parteien, wo dann keine schweren Waffen stationiert werden dürfen, Artillerie und so weiter. Und einer der Punkte ist auch, dass bis zum Jahresende dann die Ukraine wieder ihre Grenze zu Russland kontrollieren soll. Ja? Also sehr komische Sachen stehen da drin. Und also ich glaube nicht so sehr dran, dass das funktioniert. Ne? Ich meine, minimale Chancen, dass das funktioniert. Da ist einfach zu viel Hass inzwischen da, zwischen den Parteien. Inzwischen gibt's schon über 5000 Tote da in diesem Konflikt. Da stecken auch einfach zu viele andere Interessen dahinter. Und der Westen unterstützt eben weiterhin die Regierung in Kiew. Ne? Der IWF übrigens hat jetzt gerade, weil ja die Ukraine auch pleite ist, genauso wie Griechenland, ja, aber da hat man kein Problem, mal kurz 20 Milliarden reinzupusten. Ne? Die Griechen, denen geht's ja nur schlecht, weil sie halt normale Opfer von Kapitalismus sind. Ne? Und der Boykott auch vom Westen gegen Russland geht weiter. Also man wird sehen, wie das weitergeht. Das ist eigentlich die Fortsetzung der Jugoslawien-Zerschlagung, würde ich mal sagen, wenn man ein bisschen historisches Gedächtnis hat. Diejenigen, die sich erinnern, vor über 20 Jahren ging das gleiche Theater im Ex-Jugoslawien los, im kleineren. Da hat man Jugoslawien in viele kleine Teile zerschlagen. Kroatien erstmal abgespaltet, danach haben man so absurde kleine Mini-Republiken gegründet wie Montenegro, Herzegowina, dann Slawonien und was es da alles gibt. Und ich behaupte mal, es existiert ein Plan, dasselbe mit Russland zu machen. Russland ist ein Riesenbrocken und da sich immer weiter vorzubaggern und dieses Riesenreich im Laufe der nächsten vielleicht 2-3 Jahrzehnte zu zerschlagen und in kleine Einzelteile aufzuspalten, das wäre natürlich ein interessantes Projekt für die Herren dieser Welt. Dann wären sie beherrschbar und man könnte sie in kleinen Zeilen verschlingen, verdauen und in Ruhe ausbeuten. Um so etwas zu tun, braucht man Hass, man braucht natürlich auch einen Waffenmarkt, vergessen wir nicht. Die Ukraine ist im Moment ein gewaltiger Waffenmarkt. Die USA liefern da schon sogenannte nicht-tödliche Waffen. Wir fragen uns immer, was soll das sein? Also Nachtsichtgeräte, irgendwelche Abwehrwaffen, die sie selber als Abwehrwaffen deklarieren, Zielfernrohre als nicht tödlich. Zielfernrohre sind natürlich auch tödlich für die Heckenschützen. Eine Waffe, die auch eine große Rolle spielt im Krieg, ist immer die Ideologie. Es gibt die sogenannte Sozialnationale Versammlung, SNA, die hat schon zu Maidan-Zeiten im Herbst 2013 und Frühjahr 2014 einiges Unheil angerichtet. Und in dieser Bewegung ist die ihr angegliederte Organisation Patriot der Ukraine als der extremste offen terroristische Flügel des rechten Sektors erkennbar. Die SNA formuliert ihre Position ganz deutlich in einer programmatischen Erklärung. Man wolle eine harmonische Gesellschaft, die sei nur auf Grundlage der Rasse zu erreichen. Unser Nationalismus ist nichts als ein Schloss aus Sand, wenn er nicht auf den Grundfesten des Blutes und der Rasse beruht. Das ist Original-Nazi-Jargon, Nazi-Sprech. In der Volksgemeinschaft habe jeder seinen angemessenen Platz zu finden, denn Menschen seien von Natur aus ungleich. Rasse sei dabei Voraussetzung für die Erschaffung von Zivilisation und Fortschritt der Menschheit. Und man habe zu bedenken, dass nicht alle Rassen gleich wertvoll seien. Da kommt also diese Nazi-Unterscheidung zwischen unwertem Leben, minderen und niederen Rassen. Und auf dieser Grundlage kann man dann ein neues Herrschaftssystem aufbauen, Sklavenhaltersysteme schaffen und die Menschen entwürdigen, niedermachen, ausbeuten und vernichten. Neben der Frage der Reinheit muss auch die Frage des Wertes der Rasse gestellt werden. Die Ukrainer gehören zum größten und besten Anteil der europäischen weißen Rasse, so heißt es da. Verwirklicht werden soll diese Volksgemeinschaft in einem neuen Staatswesen, das Großukraine genannt werden soll. Der Streit für arisch-ukrainische Werte sei zugleich der um das Überleben der europäischen Zivilisation in diesem globalen Kampf, bla bla bla, so geht das seitenweise weiter. Das heißt, mit so einem faschistischen Gesindel hat man es hier zu tun. Das lässt hier im Westen überhaupt keine Alarmglocken erklingen. Im Gegenteil, diesen Leuten gibt man Geld. Es ist immer noch wie bei Tucholsky, die Hätschelkinder. Gebt ihnen Zuckerchen, streichelt sie, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Gut, wir hier im Niemandsland werden nicht müde, das anzuprangern und darüber auch zu informieren. Wir wundern uns nur, wie wenig Bedeutung diesen Faschisten hier im Westen eigentlich geschenkt wird. Dabei ist das wirklich eine fundamentale Geschichte. Wenn die einmal an der Macht sind, dann Gnade Gott den armen Menschen, die unter so einem Regime leben müssen. Bis zu den Nachrichten noch ein Lied von Herbert Grönemeyer von seiner CD Dauernd Jetzt, die ist heute unser Leitmotiv im Niemandsland. Ein Lied, das mir sehr gut gefällt, heißt Unser Land. Gemeinsam der Laden läuft dir. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 14. St. Valentinstag, Februar 2015. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Berlin. Thema Kriegsende. Russlands Präsident Wladimir Putin hat Kanzlerin Angela Merkel eingeladen, an den Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag des Kriegsendes in Europa teilzunehmen. Die Parade zum Tag des Sieges findet am 9. Mai in Moskau statt. Die Einladung erfolgte schon im vergangenen Sommer und bringt Berlin nun in Schwierigkeiten. Die baltischen Staaten haben bereits abgesagt. Auch Polens Präsident Bronislaw Komorowski will nicht fahren. Angesichts des Konflikts in der Ukraine hat der polnische Außenminister Grzegorz Schetyna Anfang der Woche den europäischen Staats- und Regierungschefs nahegelegt, der Feier in Moskau fernzubleiben. Die kann es ja wieder so machen, die Merkel, wie vor kurzem mit Saudi-Arabien, einfach den Gauk hinschicken, ne? Oder notfalls den Wolf, dann ist die Sache geregelt. Genau, die Lösung Wolf könnte man da ins Auge fassen. Gute Idee. Was ist der Hintergrund? Wir wissen natürlich, der Hintergrund ist das Gerangel um die Ukraine. Wer wird in Zukunft die Ukraine kontrollieren? Die NATO oder Moskau? Polen streitet mit Russland schon länger über dessen Verdienst, übrigens am Sieg über Nazi-Deutschland. Komorowski hat eine eigene Veranstaltung zum Tag des Sieges für den 8. Mai auf der Westerplatte bei Danzig vorgeschlagen. Interessant. Mit dem deutschen Beschuss der Halbinsel begann nämlich 1939 dort der Zweite Weltkrieg. Moskau hat den Vorschlag scharf kritisiert. Er wundere sich, dass Polen einen Tag des Sieges ausrichten wolle, obwohl es doch keinerlei Siege errungen habe. Das sagte der Chef der Kreml-Verwaltung, Sergej Iwanow. Ja, das wundert uns auch. Polen hat natürlich keinen einzigen Sieg im Zweiten Weltkrieg errungen, wollen aber den Tag des Sieges feiern. Etwas Widersprüchliches. Die unterschiedlichen Gedenkdaten 8. und 9. Mai gehen auf eine Panne bei der Übermittlung des Textes der Kapitulationserklärung 1945 zurück. Der Hintergrund hierzu: Die Wehrmacht unterzeichnete das Dokument erst am 9. Mai, obwohl die Kapitulation offiziell am 8. Mai um 23.01 Uhr in Kraft trat, was nach Moskauer Zeit wiederum dem 9. Mai entsprach. Weder bei Merkel noch bei Bundespräsident Joachim Gauck ist bisher eine Einladung aus Polen eingetroffen. Gauck ist für den 8. Mai bereits verplant. Er will eine Kriegsgräberstätte in Brandenburg besuchen und dort der gefallenen sowjetischen Soldaten gedenken. Merkel könnte allerdings erst nach Danzig und dann nach Moskau fliegen. Sie hat schon 2010 an der Moskauer Siegesfeier teilgenommen. Damals war die Veranstaltung unumstritten. Ob Merkel jetzt die Einladung annimmt, hält das Kanzleramt noch geheim. Thema Berlin, Mexiko. Die Firma Heckler & Koch hat deutlich mehr Gewehre vom Typ G36 nach Mexiko geliefert, als die Bundesregierung in ihren Rüstungsexportberichten angegeben hat. Das baden-württembergische Unternehmen exportierte rund 10.100 Sturmgewehre in das mittelamerikanische Land, etwa 1.500 mehr als bislang bekannt. Das geht aus Daten des Kriegswaffenbuchs hervor, der vom Hersteller geführten Dokumentation über den Verbleib dieser Waffen. Die hatte der Grünen-Abgeordnete, wer auch sonst, Hans-Christian Ströbele, angefordert. G36-Gewehre tauchten auch in mexikanischen Bundesstaaten auf, deren Polizeieinheiten als korrupt gelten und mit Drogenkartellen kooperieren sollen. Derzeit wird untersucht, Achtung, ob die Heckler- und Koch-Gewehre auch bei der Ermordung von 43 Studenten im Bundesstaat Guerrero eingesetzt wurden. Jetzt hat das Versteckspiel der Geheimdienstkrämer im Ministerium und der Behörden endlich ein Ende. So Ströbele. Alles, was ans Licht der Öffentlichkeit gelangt, die letzten Jahre und Monate, verdanken wir wirklich diesem umtriebigen Hans-Christian Ströbele, dem Berliner Abgeordneten. Der Wahlsieg des Griechen Alexis Tsipras hilft Jean-Claude Juncker dabei, die rigide deutsche Sparpolitik zu bekämpfen, so heißt es in einem Spiegelartikel. Ja, also Tsipras hatte seine Wahl unter anderem mit einer hässlichen Kampagne gegen die Deutschen gewonnen, so heißt es im Spiegel. Und hatte er sich nicht zu der Äußerung verstiegen, die Kanzlerin betreibe in Griechenland mit ihrer Sparpolitik einen, Achtung, sozialen Holocaust. Die Europäer dürften keinerlei Zugeständnisse an Griechenland machen, das war die Botschaft aus Berlin nach dem Syriza-Sieg. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagt, die Sparauflagen müssten weiter durch die Troika überwacht werden. Es sei blanker Unsinn, dass das Gremium aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds nicht demokratisch legitimiert sei, so Kauder. So, und jetzt kommt Juncker. Jetzt tritt Juncker auf den Plan. Der erklärte dagegen ungerührt, eine rasche Rückkehr der Troika könne von der griechischen Bevölkerung als Provokation empfunden werden. Natürlich teilt Juncker nicht alle Forderungen des griechischen Regierungschefs. Er ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, wie schnell Hitzköpfe von der politischen Realität abgekühlt werden. Hier haben wir wieder das Spiel ganz deutlich dokumentiert. Der gute Bulle und der böse Bulle. Der gute Bulle, der in die Zelle kommt und gibt dem Gefangenen eine Zigarette und sagt, pass auf, du unterschreibst, sonst kommt der andere und schlägt dir wieder die Schnauze blutig. Also unterschreib mal schnell. Juncker macht also im Moment den guten Bullen mit der Zigarette und einem Glas Wasser, während der andere, also in diesem Fall Merkel, mit den blutigen Handschuhen, steht schon vor der Tür oder mit der Peitsche und ist bereit reinzukommen und den griechischen Gefangenen weiter zu schikanieren. Tsipras hat da wenig Lust, auf das Spiel einzugehen. Tsipras meldete sich daraufhin bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und ließ über sie verbreiten, dass Griechenland natürlich eine einvernehmliche Lösung mit den Geldgebern suche. In vielen Hauptstädten war man überrascht, dass Tsipras plötzlich auch der Sprache der Diplomatie mächtig ist. Juncker war es nicht. Denn Tsipras hatte das Statement für die Agentur mit Juncker abgesprochen. Wir haben ja auch die Fotos gesehen, wie sie da scherzten und lachten, Junkers und Tsipras. Gut, soweit also zum Thema Griechenland und Geld eintreiben. Ακούτε την Βέτερη Ζώνη. Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandsland. Dann gibt es diese Woche im Spiegel eine Reportage über die Töchter des Dschihad. Zum Thema Islamismus wird da Folgendes ausgeführt. Neben kampfbereiten Männern ziehen inzwischen auch viele Frauen aus Deutschland nach Syrien. Die Behörden fürchten sie als Terrorhelferinnen, ihre Familien sind traumatisiert. Nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden haben bisher rund 100 Frauen aus Deutschland den Weg in die Kampfzone angetreten. Mehr als die Hälfte von ihnen verließ die Bundesrepublik im Sommer 2014. Jetzt fragt man sich, warum machen so Mädchen das? Viele gehen als mitreisende Ehegattinnen, etliche als ledige Frauen, auf der Suche nach einem Mann. Und einige wollen gar selbst im Kriegsgeschehen eingreifen. Sprich mitkämpfen, schießen. Das Phänomen lasse sich wohl am ehesten emotional erklären. Das sagt der Terrorismusforscher Peter Neumann vom Londoner King's College. Der sagt, die jungen Mädchen fallen auf eine uralte romantische Idee herein. Hier der strahlende Ritter, dort die erwählte Prinzessin an seiner Seite. Von vielen Teenagern würden die Kämpfer inzwischen verehrt wie Popstars, erklärte Terrorismusforscher Neumann. Um sie wollen sich die Mädchen kümmern, mit ihnen wollen sie zusammen sein. Hinzu komme vielleicht auch eine alterstypische Lust an der Provokation. Der Salafismus ist die provokanteste Form des Aufbegehrens in den sehr toleranten westlichen Gesellschaften, sagt Neumann. Etwas Extremeres kann man eigentlich gar nicht mehr machen. Das heißt, wer ist die härteste Rockband auf der Erde? Wer sind die härtesten Killer? Das sind die Leute vom Salafistenregime, vom Islamischen Staat. Angelockt werden die Dschihad-Bräute nicht nur in den einschlägigen Moscheen, sondern auch mittels Propaganda im Internet. Als Beispiel gilt den Behörden der Blog einer Deutschen, die sich Mucharia, Auswanderin, nennt. Unter dem Titel »Eine wahrhafte Heldin« berichtet sie von ihrem Leben auf dem Boden des Dschihad, auf dem Boden der Ehre. Ihre Reise nach Syrien komme ihr vor wie eine Geschichte aus einem Bilderbuch. Das Gefühl sei unbeschreiblich, schwärmt sie. Endlich darf ich frei sein, meinen Nihab tragen, so wie ich will, ohne Spott zu sehen und zu hören. Offen schildert die Bloggerin, wie sie Kämpfern Mädchen zuführte. Da es hier sehr viele unverheiratete Mujahidine gibt, fanden wir einen passenden Bruder. Des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau. Eine von ihr vermittelte Braut sei besonders glücklich, brüstet sich Muhachicha. Ihre leiblichen Schwestern warten sehnsüchtig darauf, ebenfalls eine Mujahidin zu heiraten und hierher zu kommen. Es gibt da mittlerweile einen Online-Heiratsmarkt bzw. Online-Heiratsmärkte für junge Salafisten. Die gibt es im Netz in reicher Zahl. Auf Kontaktseiten wie ask.fm heißt es. Mutiger Löwe, standhaft und unbeirrbar, sucht. Ein Frauenblog mit dem Titel »Mein Leben in Syrien« lockt mit Videosequenzen und harmlosen Tagebucheinträgen übers Wäsche waschen, Einkaufen und Kochen. Naja, diese Arbeit muss ja irgendjemand machen. Und die Mujahedin, die werden das nicht selber machen, die brauchen da ihre Sklavinnen. »Ich habe Sehnsucht nach den Bergen, den Steinen, den Plätzen des Dschihad«, schrieb die Autorin auf der inzwischen gelöschten Seite. »In einer Londoner Klinik für künstliche Befruchtung gelangt...« Ja, so romantisch und toll geht es also auf dem Dschihad-Bräutemarkt zu. Wenn die hier extreme Emotionen suchen und so, da finde ich ja dann fast noch besser, sich da aus 100 Metern Höhe mit angebotenem Fuß an so einem Gummiseil runterzuschmeißen. Da gibt es ja auch Emotionen, ne? Diese Extremsportarten werden da einem fast sympathisch. Aber was die jetzt gerade, die du zitiert hast, da noch gesagt hat, ja, ich finde es interessant, dass die dann, wenn sie ins Schwärmen kommt, unter anderem dann auch sagt, dann kann ich endlich meinen Nihab tragen, wie ich will. Ja, da sieht man halt auch, dass die andere Seite, ne? Wenn die in Europa oder in Deutschland oder in Frankreich rumlaufen, in vielen Teilen ist das ja verboten, ja, dass diese Seite, da ist schon Diskriminierung da und das trägt natürlich auch dazu bei, dass die dann langsam abdriften, glaube ich. Ja. Null negativ, Finanzen. Die Deutschen sorgen sich um ihr Geld. Es gibt zwei Meldungen, die mit dem Thema Geld diese Woche ganz groß rauskommen. Eine Meldung ist die Schätzung zu Vermögen. Superreiche in Deutschland sind noch reicher als gedacht. Wir bringen ja hier regelmäßig die Reichtums- und die Armutsberichte der Bundesregierung bzw. auch internationaler Foren und Organisationen. Und jetzt ist wieder was Neues rausgekommen. Die reichsten Deutschen verfügen über wesentlich mehr Besitz als bisher angenommen. Laut einer DIW-Studie, das ist das Deutsche Institut für Wirtschaft, hält das reichste Prozent der Bevölkerung, Achtung, rund ein Drittel des gesamten Privatvermögens. Doch die Forscher können nur schätzen. Wie viel haben Sie, wofür geben Sie Geld aus und wie und wo legen Sie Ihr Vermögen an? Solche Fragen über reiche Menschen beschäftigen nicht nur das Finanzamt. Auch Forscher wollen mehr über das Leben des deutschen Geldadels erfahren. Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, haben deshalb neue Berechnungen und Schätzungen vorgenommen. Die Superreichen in Deutschland haben wohl noch mehr Geld als bisher angenommen. Das reichste Prozent der Bevölkerung hält Schätzungen zufolge rund ein Drittel des gesamten Privatvermögens, das teilte das DIW mit. Das übertrifft die Berechnungen aus dem jährlich aktualisierten sozioökonomischen Panel SOEP, in dem mehrere tausend Haushalte Angaben zur Art ihrer Einkünfte machen. Laut SOEP kamen die Superreichen lediglich auf rund ein Fünftel des gesamten Privatvermögens in Deutschland. Das reichste Tausendstel der deutschen Haushalte besitzt rund dreimal so viel wie bisher vermutet. Ihm gehört zwischen 14% und 16% des Gesamtvermögens. Insgesamt besitzen die Deutschen bis zu 9,3 Billionen Euro. So sieht's aus. Allerdings verweisen die DIW-Forscher selbst auf Unsicherheiten bei den vorgenommenen Schätzungen. Wir hatten das schon mal gesagt, welcher Reiche lässt sich gern sein Geld vorzählen? Niemand. Die verstecken das, wo sie können. Das ist in Steuerparadiesen geparkt und überall versteckt. Man muss also schätzen. Die Chance, dass einer der wenigen deutschen Milliardäre oder Multimillionäre in einer repräsentativen Befragung auftauche, gehen gegen Null, erklärten die Forscher. Erfahrungen aus einer amerikanischen Studie zeigten zudem, dass die Auskunftsbereitschaft mit der Höhe des Vermögens sinke. Das heißt, je mehr Geld du hast, umso weniger möchtest du darüber sprechen. Wir müssen die Top-Vermögen also schätzen, erklärten die Forscher. Die berechneten Szenarien deuteten aber darauf hin, dass die reichsten Deutschen über wesentlich mehr Vermögen verfügen, als in allen anderen Statistiken angenommen. Bei einer Analyse stützt sich die DIW auf die Milliardärsliste des US-Magazins Forbes. Diese verzeichnet den Angaben zufolge alle Menschen mit einem geschätzten Vermögen von mehr als einer Milliarde Dollar. Im Jahr 2013 standen demnach mehr als 50 Deutsche auf der Liste. Die Forbes-Angaben glichen die Wissenschaftler für die Studie mit anderen Statistiken ab. Die DIW-Studie, und nun kommen wir zu den Konsequenzen, wurde im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erstellt. Die Vermögen der Superreichen seien beträchtlich. Und genauere Angaben wären für eine zielgenaue Gestaltung der Steuer- und Sozialpolitik hilfreich, hieß es. Das heißt, Werner, du bist ja auch hier unser Wirtschaftsexperte im Niemandsland. Wie kann man denn die Reichen zwingen oder wie könnte man das machen, dass sie erstmal ihr Vermögen offenlegen und dafür auch Steuern zahlen? Was muss passieren? Muss man eine Syriza-Partei wählen? Na gut, das ist das Mindeste, was man machen will. Andere Möglichkeiten wären ja, da zu denen nach Hause zu gehen und einfach mal die Wohnungstür aufmachen und gucken, wie es da aussieht, die Papiere durchsuchen, wo sie ihre Konten haben und dann einfach beschlagnahmen. Aber bis es soweit ist, müsste man natürlich die Militärführung absetzen, die Polizeiführung absetzen, eine demokratisch kontrollierte Polizei einführen, dann das Justizwesen restaurieren, renovieren, reformieren, unabhängige Richter und so weiter und so weiter. Also ein, sagen wir mal, eine Herkulesarbeit. Eine Herkulesarbeit, den Augias-Stall ausmisten. Eine Meldung, die auch mittlerweile die Leute beunruhigt, nicht nur in Deutschland, aber da besonders, weil da ja so viel Geld da ist, ist, dass man für das Geld auf der Bank eigentlich nichts mehr bekommt. Null negativ, überschreibt der Spiegel eine Reportage zum Thema, die Deutschen sorgen sich um ihr Geld. Niedrigzinsen entwerten die Ersparnisse. Klassische Anlagenformen bringen wenig ein, der Lebensstandard im Alter ist in Gefahr. Wer sein Geld zur Bank bringt, aufs Sparbuch oder Tagesgeldkonto, und das sind in der Regel die weniger Wohlhabenden, hat das Nachsehen, sagt der Spiegel. Diese Menschen müssen die Zeche bezahlen für die Verfehlungen der Vergangenheit, für die Schulden der Staaten, die windigen Spekulationsgeschäfte der Finanzbranche und die Geldpolitik der Notenbanken. Die Sparer werden übers Ohr gehauen, sagt Bill Gross, bis vor kurzem Vorstand des weltgrößten Anleiheinvestors Pimeo. Von einer kalten Enteignung spricht Georg Fahrenschon, der Präsident des Sparkassenverbandes. Es herrscht Anlagenotstand und der trifft kleine Sparer ebenso wie große Versicherer, was wiederum die kleinen Sparer schädigt, deren Lebensversicherung sich kaum noch lohnt. In der Vergangenheit konnte der Anleger nicht viel falsch machen, wenn er sein Erspartes auf die Bank brachte oder sichere Bundesschatzbriefe kaufte. Ich weiß noch, Bundesschatzbriefe, Kommunalobligationen, das war wohl das, was man überall hörte, ne? Wie auf den Dörfern in Schwaben, besonders bei nicht, euch. Nicht, dass du dich da eingelassen hast. Nee, ich hatte ja die solche was. Sachen. Nein, aber oder VW-Aktien, ja, oder so. Werner, aber ihr Schwaben, als Häusle bauen und schaffen. Ihr hattet doch bestimmt die Kommunalobligationen da als großes genau, Papier und Spare. Wir sind eben Spare. Saumäßig fleißig, gell? Wir schaffet und sparet. Und dann bauen wir Häusle und nachher noch alles. Und so bringst du es halt was zu was, ne? Nicht faul rumliegen und alles vom Staat haben wollen und Subventionen und so. No, schaffe, gell? Heute ist es besser, du behältst dein Geld zu Hause, stopfst es in die Matratze, weil es mittlerweile auch schon Negativzinsen gibt. Also, der Spiegel beschreibt das bis ins kleinste Detail. Selbst Kleinverdiener konnten also früher dank Zins und Zinseszins im Laufe der Jahre ein kleines, rundes Sümmchen anhäufen. Die Lebensversicherung sorgte zudem für einen finanziell gesicherten Ruhestand, sofern man während der aktiven Berufszeit nur genügend eingezahlt hatte. Und heute, da verflüchtigen sich die Ersparnisse, sie schrumpfen, weil die Zinsen historische Tiefstände erreicht haben. Auf Tagesgeldkonten sind sie so niedrig, dass die ebenfalls geringe Preissteigerung nicht nur die mickrige Rendite auffrisst, sondern auch die Substanz anknabbert. Das heißt, die Ersparnisse, die man auf der Bank hat, werden im Laufe der Jahre weniger. Also Leute, holt euer Geld von den Banken und gebt es zu Contrabanda zum Beispiel, investiert es in ein Radioprojekt, da macht ihr etwas Positives und wir arbeiten an der Zukunft. Wir arbeiten für eine bessere Welt. Ohne Banken und diese schrecklichen Finanzmärkte. Werfen wir ganz zum Schluss noch einen kleinen Blick auf die Internetseiten der größten deutschen Tageszeitungen. Beginnen wir mit dem Spiegel. Der kommt mit einer Meldung über die Ostukraine. USA heißt es da, werfen Russland weitere Waffenlieferungen vor. Ausgerechnet die USA, die selber Waffen liefern wie Teufel, werfen das den bösen Russen vor. Man sieht einen Raketenwerfer-LKW, der gerade Raketen abfeuert. In der Nacht zum Sonntag soll in der Ukraine eine Waffenruhe in Kraft treten, heißt es da. Bislang gehen die Kämpfe jedoch weiter. Russland hat jetzt eine UNO-Resolution zur Umsetzung des Minsker Abkommens eingereicht. Weiter heißt es, Exportboom von Kriegsgerät nach Saudi-Arabien, Geschütz, Haubitzen und Mörsermunition. Die Bundesregierung hat Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien erlaubt. Nach Spiegelinformationen genehmigte Minister, Achtung, der Sozialdemokrat Sigmar Gabriel in Höhe von 110 Millionen Euro. Gerade die Sozialdemokraten, die früher in der Opposition immer so gemeckert haben, dass die CDU Waffen liefert an die Apartheidsregime, an die rechtsradikalen saudischen Scheichs, diese Diktaturen, die liefern jetzt selber. Dann Gedenken an Bombennacht vor 70 Jahren. Man sieht hier den professionellen Gedenker Gauck. Der schaut da mit ernster Miene in die Landschaft. Die Bombennacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 hat Dresden geprägt. Aber zurzeit quält sich die Stadt mit einer neuen Wunde. Beim 70-jährigen Gedenken wird deutlich, wie sehr man an Pegida leidet. Auch Bundespräsident Gauck kommt an dem Thema nicht vorbei. Dann der Prozess gegen Strauß-Kahn wird vom Spiegel thematisiert. Die Aussagen von Prostituierten bringen Dominique Strauß-Kahn im Zuhälterprozess von Lille in Erklärungsnot. Zugleich befeuern die drastischen Berichte der Frauen die Debatte über käuflichen Sex in Frankreich. Ja, da muss es zugegangen sein, wie beim Marquis de Sade vor 250, 300 Jahren. Sexorgien der Oberschicht. Man weiß das seit langem, es ist bekannt, aber was soll's. Eine tolle Nachricht, Borussia Dortmund hat mal wieder gewonnen. 4-2 gegen Mainz 05, der zweite Sieg in Folge und der Sprung von den Abstiegsplätzen. Borussia Dortmund, hurra, hurra, wir freuen uns. Die Seite der ARD kommt mit einem Bericht. 10. Jahrestag des Attentats auf Hariri. Vor 10 Jahren starb der libanesische Regierungschef Rafik Hariri bei einem Attentat. Es ist bis heute nicht aufgeklärt, doch es dürfte wohl mit Hariris Syrien-Politik zu tun haben. Man beschuldigte da ja gleich den Assad von Syrien. Dann ist ganz groß im Gespräch Barack Obama. Ein Foto, er hebt die Hände zum Segen, das weiß man nicht, oder zum Beschwichtigen der Journalisten. Es geht um den Kampf gegen Cyberkriminalität. Barack Obama hatte zum Gipfel für Cybersicherheit geladen, doch die Chefs einiger der wichtigsten der Branche kamen nicht. Denn während die US-Regierung vor der Gefahr durch Hacker warnt, sehen Internetkonzerne noch eine ganz andere Bedrohung, nämlich die Regierung. Ist ja bekannt, dass die NSA, die National Security Agency, alles und jeden bespitzelt. Gucken wir auf die junge Welt. Die junge Welt hatten wir vorhin schon zitiert in dem Bericht über die Faschistengruppe Misanthropic Division. Schauen wir mal, was in Deutschland da so gemeldet wird. Obdachlos in Frankfurt am Main, Wohnungen privatisiert, langjährige Mieterin herausgemobbt, am Ende bleibt nur die Straße, die Behörden sind zynisch und hilflos. Eine Reportage über den Mietnotstand und den Wohnungsnotstand in der kapitalistischen Metropole in Deutschland, Frankfurt am Main. Dann, es muss ein Bleiberecht für alle geben. Hamburger Linkspartei tritt für menschlichen Umgang mit Flüchtlingen ein. Konsequent will sie gegen die Rüstungsindustrie vorgehen. Dazu gibt es ein Gespräch mit Martin Dolze. Zug der Erinnerung fordert Begleichung deutscher Schulden gegenüber Griechenland. Bundesregierung und Deutsche Bahn mauern jedoch weiter. Beschämende Weigerung. Wir wissen ja, dass Griechenland Entschädigungen fordert für die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Und zum Schluss, präsidiales Gedenken in Dresden. Gedenken am 70. Jahrestag des Bombardements. Rund 2000 Menschen haben am 70. Jahrestag der schweren Bombenangriffe auf Dresden im Zweiten Weltkrieg an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert. Und hiermit beenden wir unseren Katastrophenblog. Ich hoffe, wir haben Sie informiert, vielleicht auch verstört, erschüttert, vielleicht aber auch haben wir Ihnen die Augen geöffnet für die Missstände auf dieser Welt. Winter im Niemandsland. Herbert Grönemeyer, ein Lied, das heißt Einverstanden. Du packst deine Sachen, du musst weiter, ich verstehe. Die Welt ruft und ich wünsch dir Glück. Wir sind verlegen und wir lachen und ein bisschen tut's auch weh. Und ich wünsch dir Glück. Ich bin einverstanden, so wie es ist. So wie es ist, ist es gut. Ich bin einverstanden. Schlaf jetzt etwas flacher, renn nicht mehr nur schnell. Mein Herz ist weit auf, wenn's nichts vergisst. Bin mein eigener Verstärker, stoisch wie ein Brett. Und ich weiß, was Abschied ist. Ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden, so wie es ist. bist, ist es gut. Ich bin einverstanden. Geht damit um. Wenn es so ist, ist es gut. Ich bin einverstanden. So wie es ist. So wie es ist, ist es gut. Ich bin einverstanden. Geht damit um. Wenn es so ist, wenn es so ist, ist es gut. Herbert Grönemeyer von seinem Album Dauernd Jetzt. Da hörten wir gerade das Lied Einverstanden. Bei Grönemeyer weiß man ja nie, was meint er ironisch, was meint er ernst, was ist Metapher, was ist Poesie. Seine Texte sind vielschichtig, sehr interpretierbar in jede Richtung. Und das ist eigentlich das Schöne bei einem guten Texter. Texte lassen sich nicht sofort und immer verstehen und erschließen, sondern Texte verlangen vom Zuhörer, von der Zuhörerin immer auch ein Mitdenken, ein Mitgehen und ein Mitarbeiten. Gut, kommen wir nochmal zur Jazzkantine. Yolanda hat uns heute wieder zwei Gedichte mitgebracht. Yolanda, wie heißen die Gedichte und erzähl uns ein bisschen. Sind das jüngere Schöpfungen, neuere Gedichte oder? Die sind neu, von gestern. Ha? Gestern Abend habe ich die beiden geschrieben. Und ja, sie sind wie immer ein bisschen über, was ich denke und was ich fühle, über Leben, über Momente im Leben und so weiter. Silberne Strände. Diese Ferne aus Minuten könnte ich einfach abstürzen. Wenn du willst, verlasse ich diese Städte, diese leeren Orte ohne Platz für mich. Wenn du mir silberne Strände zeigst, sag dann einfach nichts. Du, der noch unbestimmt bist, vermutlich weißt, dass ich weiß, dass du schon weißt. und bestimmt und namenlos. An einem silbernen Strand würde ich ziemlich wenig, ziemlich nichts oder nichts vermissen. Da wurden die Fragen, die noch zu stellen sind, ruhige, kurze, aber riesige. Was von Worten willst du lieber? Sprünge. Zusammen mit mir springe ich. Gar kein Weitsprung aber. Eine grüneckige Zukunft setzt sich jetzt gleichzeitig nebenbei. Glänzend und verführend. Sprung und Beobachtung. Alles grün im Kopf, Szene eines Films auf grün und weiß. Über was möglich wäre. Der Hals der Träume lässt sich zu einfach greifen. Festhalten. Dürfe ich weiter springen? Ja, die Jazzkantine und davor natürlich die zwei Gedichte von Yolanda Garcia. Vielen Dank, Yolanda. Die Gedichte haben mir sehr gut gefallen und ich hoffe, du wirst demnächst wieder neue mitbringen. Gut, ein Lied von der Jazzkantine, dann ein bisschen Kultur. Bei dir ist eins das Einzige, was der Jo, das war die Jazzkantine. Werner, du wolltest etwas sagen zur Ciudad Morta, die tote Stadt. Ja, also ist jetzt weniger Spielfilm als vielmehr ein Dokumentarfilm. Über den haben wir ja schon öfter gesprochen in letzter Zeit. Ciudad Morta, nur noch ganz kurz, worum es da ging. Da ist also vor 8 Jahren einem Polizisten ein Blumentopf auf den Kopf gefallen, den wahrscheinlich jemand runtergestoßen hat aus dem 4. Stock bei einer Fete. Und ist also schwer verletzt, sitzt im Rollstuhl, arbeitsunfähig und jetzt mussten natürlich Schuldige her. Weil die Polizei nicht reinging in das Haus, haben sie dann von der Straße her einfach Leute verhaftet, von der Straße weg verhaftet und gesagt, die waren das. Das Problem war, dass seine Verletzungen, also die hätten dann von der Straße aus Steine auf ihn geworfen, nur die Mediziner sagen eben, das ist unmöglich, dass diese Verletzungen von Steinwurf kommen. Aber jedenfalls mussten auf jeden Fall Leute verknackt werden, wie auch immer. Und das dann auch passiert. Und wie hat dann die Staatsanwaltschaft argumentiert oder sich aus der Affäre gezogen, hat dann Polizeizeugen hergeholt, die steif und fest behauptet haben, diese Leute hätten Steine geworfen auf den Polizisten. Das Dumme war nur, dass dann ein paar Jahre später genau die 2 Hauptbelastungszeugen, also diese Lumpen in Uniform, bei einer anderen Geschichte erwischt wurden, wo sie auch dann angeklagt und verurteilt wurden wegen schwerer Folter, wegen auch Falschaussage, falschen Beschuldigung. Dann wurde aber trotzdem natürlich der Fall, der 4. Februar, Fall 4 F, nicht wieder aufgerollt. Und die Leute mussten ihre Strafen absitzen und eine Frau hat sogar Selbstmord gemacht. Gut, und das Gute ist dabei, dass jetzt vor einem Jahr dann Leute hergegangen sind, das dokumentiert haben. Das war dieser Dokumentarfilm Ciudad Morta, wo dann eben nicht nur die Polizei, sondern auch die ganze Verwaltung und auch der ganze Justizapparat denunziert wurden, was sie da alles unter den Teppich gekehrt haben. Und auch besonders das Rathaus, also der Arbeitgeber dieser Polizisten, hat eine sehr üble Rolle gespielt. Aber jedenfalls hat dieser Dokumentarfilm dann dermaßen Aufsehen erregt, dass jetzt irgendwie das Rathaus das Gefühl hatte, sie müssen was machen und jetzt sind sie hergegangen, ist ihnen eingefallen. Ja, wir könnten den Direktoren dieses Dokumentarfilms, ja, den Premio Ciudad de Barcelona, also den Preis der Stadt Barcelona, verleihen. Gut, so war es dann auch. Die beiden Direktoren wurden eingeladen, gehen dann auch auf den Oberbürgermeister zu, der den Preis in der Hand hat. Und die beiden Direktoren, der eine geht dann links an ihm vorbei und der andere rechts an ihm vorbei und lassen ihn kalt auflaufen. Der stand dann wie ein dummer Waisenknabe mit seinem Preis in der Hand da. Und was sie aber machen, sie nehmen die 7.000 Euro mit, die verbunden sind mit diesem Preis. Und das finde ich auch völlig korrekt, obwohl es jetzt schon wieder Idioten gibt, die sie dafür kritisieren. Weil die wollen mit diesem Geld eben in Zukunft ähnliche Fälle versuchen aufzuklären, andere Korruptionsfälle, wo die unter den Tisch gekehrt werden. Das dazu. Gut, ich fand das auch toll, dass sie das so gemacht haben. Einerseits den Preis verweigert, sie sind abgehauen, als der Trias dann mit der Trophäe schwenkte. Aber klar, das Geld werden sie gut nutzen. Am Sonntagmorgen wird es die Bären geben in Berlin. Wir wissen nicht, wer den goldenen Bären bekommen wird, welcher Film. Da ist ja die Courgette, da sind ja die ganzen Filme im Wettbewerb. So illustre Filme wie Nobody Wants the Night oder Als wir träumten von Herrn Dresen oder Under Electric Clouds, Cinderella, Knights of Cups von Malik und so weiter. Aber ein Bär, der ist ganz klar schon vergeben. Das ist der goldene Ehrenbär an Wim Wenders. Wir werden nächste Woche davon berichten. Ich sage Yo, Agur, meine Damen und Herren, halten Sie die Ohren steif, bleiben Sie glücklich, wenn Sie es sind, und werden Sie es, wenn Sie es nicht sind. Wir hören jetzt ein Interview mit Bammel, das wir vor ein paar Wochen auf der Plaza Real hier unten gemacht haben, und der erzählt uns da etwas Tolles über das spanische Kino. Tschüss, Agur. Niemandsland. Wie soll das denn? Januar 2015, nicht 2017. Wir befinden uns hier an der Plaza Real und Bammel wird uns jetzt seinen Text verlesen. Jo. Ja, Didi hat schon angedeutet, ein sonniger Winternachmittag. Ich sitze mit Werner und Didi hier auf dem Plaza Real. Wir trinken ein kühles Bierchen und haben im Prinzip uns das perfekte Ambiente geschaffen, um über ein weniger schönes, um nicht zu sagen sehr gruseliges Thema zu sprechen. Nicht nur den spanischen Horrorfilm insgesamt, sondern speziell der Zensur unter Franco und der sehr speziellen Horrorfilme, die in den späten 60er und 70er Jahren hier in Spanien und in Barcelona, in Katalonien entstanden sind. Diesen Text habe ich verfasst für eine Einführung, die ich gesprochen habe in Hamburg in der Kinemathek, im Metropolis-Kino, im Rahmen der Filmreihe Bizarre Cinema. Und damals ging es darum, einen spanischen Regisseur vorzustellen, auf den ich später noch genauer eingehen werde. Folgendes. Ich beginne mal mit der Einführung zum Thema Franco. Der spanische Bürgerkrieg begann mit einem von Francisco Franco initiierten Militärputsch am 17. Juli 1936 und weitete sich rasch auf ganz Spanien aus. Durch die militärische Überlegenheit Francos brachte er rasch große Teile Spaniens unter seine Herrschaft. Im April 37 schloss Franco alle sympathisierenden Parteien in der faschistischen Falange zusammen, deren Führung er selbst übernahm. Am 28. März 1939 gelang es Franco schließlich, die Hauptstadt Madrid einzunehmen und erklärte den spanischen Bürgerkrieg am 1. April für beendet. Sämtliche Kunstformen waren damals fest im Würgegriff der Franco-Zensur. Speziell natürlich in der Zeit von 1939 bis 1951. Regimegegner, vor allem liberale Oppositionelle, wurden festgenommen und exekutiert. Angestrebt wurde eine ultrakonservative Politik, welche sich am Spanien des 17. Jahrhunderts orientierte. Besonders hochgehalten wurden im Frankismus die Ideale Gott, Vaterland und Familie. Die Wurzeln der Zensur unter Francisco Franco liegen schon im spanischen Bürgerkrieg, denn ab dem 18. Juli 1936, also einen Tag nach dessen Beginn, wurde in der sogenannten Política de Comunicación die Vorzensur für alle zur Veröffentlichung vorgesehenen Medien festgeschrieben. Im Pornografiegesetz, welches im Dezember 1936 erlassen wurde, ließen sich klar die Tabuthemen des Regimes, welche bis zum Tode Francos gelten sollten, herauslesen. Pornografie speziell und generell, Angriffe auf die katholische Kirche und Angriffe auf die Armee und die nationale Einheit waren die Grundstatuten des Gesetzes. Buch, also auch Drehbuchzensur, fand statt mit handfester Unterstützung der katholischen Kirche, die im Gegenzug wiederum selbst Sonderrechte genoss. Eine sogenannte blaue Liste bzw. ein blauer Katalog wurde von den Zensurbehörden angefertigt. Wer darin erwähnt war, war weg vom Fenster. Grundlage hierfür war das sogenannte Pressegesetz vom 22. April 1938. Zensiert wurde alles, was zur Veröffentlichung bestimmt war. Dies ging vom Sportbericht über den Roman, Theaterstücke bis zu Filmen und Musik. Kein Schriftstück, das für die Öffentlichkeit gedacht war, blieb unbeachtet. Ich komme auf die 50er Jahre zu sprechen. In den 50er Jahren gab es, genau wie in Deutschland, nur die üblichen Komödien, Heimatschnulzen und Singspiele. Einzige Ausnahme waren die Filme des Cine Negro, die Kriminalfilme der schwarzen Serie. Darunter so schöne Titel wie El Diablo también llora, das Böse schreit auch, oder La Frontera del Miedo, die Grenze der Angst, immer mit Francisco Rabal in einer der Hauptrollen. Das war ein ganz wichtiger Schauspieler, später bei Buñuel eine ganz große Nummer und auch in den 70er Jahren noch ein internationaler Star, beispielsweise in Filmen wie French Connection. Bekanntester Film des Cine Negro ist hierzulande, damit meine ich in unserem Heimatland, in Deutschland, wohl der Titel El Cebo von Ladislav Vajda. Wörtlich übersetzt Der Köder, hierzulande besser bekannt als Es geschah am helllichten Tag, mit dem wunderbaren Gerd Fröbe und dem mir weniger sympathischen Heinz Rühmann in den Hauptrollen. Ein toller Film. Wir kommen auf die 60er Jahre. Nach meinem kurzen Abriss über die 50er Jahre geht's jetzt in die 60er. Die 60er waren geprägt von einer Atmosphäre des kreativen Stillstands. Während im Rest der Welt die Jugend auf die Barrikaden ging, war Spanien fest in der Hand der frankistischen Unterdrücker in einem seltsamen Zustand der Lethargie. Spanien hatte zu dieser Zeit quasi keine Exportmöglichkeiten. Einzige Möglichkeiten, an die für Franco so wichtigen Devisen aus dem Ausland zu kommen, waren der Tourismus und, jetzt kommt's wichtig, die Filmverkäufe ins Ausland. Natürlich auch, um das Image Spaniens im Ausland positiv zu vermitteln. Horrorfilme wie Gritos en la Noche, der erste Film von Jess Franco von 1962, waren ein einträgliches Geschäft. 1966 gewann La Casa de Jagd von Carlos Saura den Goldenen Bären in Berlin. Das Eis war gebrochen. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese wirklich spannenden Filme der intellektuellen Elite von Spanien, von Barcelona, sich im Ausland nie wirklich gut verkauften, obwohl sie so viele Preise gewannen. Hinzu kam, dass man in Almeria, hier in Südspanien, inzwischen einen legendären Produktionsstandort für internationale Großproduktionen geschaffen hatte. Filme wie Lawrence von Arabien mit Peter O'Toole oder El Cid mit Charlton Heston wurden hier gedreht. Auch zwei glorreiche Halunken und zahlreiche andere Italo-Western waren dabei. Hier in Almeria gab sich der internationale Film-Jet-Set mit den Franco-Schergen die Hand. Das Jahr 1969 ist dann als sehr wichtiges Jahr zu nennen. Nicht, weil, so wie im Rest von Europa 68 und 69, die Jugend auf den Barrikaden war, sondern weil ein Film in die Kinos kam, der eine besondere Rolle spielt. 1969 kam dann La Residencia, das Versteck von Francisco Ibáñez Serrador, in die Kinos. Zuvor gab es schon den sehr erfolgreichen Film La Marca del Hombre Lobo, ein Werbefilm mit der Kultfigur Paul Naschy in der Hauptrolle. Aber La Residencia war national und international einfach der ganz große Abräumer. Bis heute mit knapp 2,9 Millionen Besuchern der dritterfolgreichste spanische Horrorfilm aller Zeiten. Davor liegen nur noch der bekannte Los Otros, The Others und El Orfanato, das Waisenhaus. Der Film La Residencia ist eine Art Mädcheninternatshorror mit Lily Palmer in der Hauptrolle und Hommage an das Kino von Hitchcocks Film Psycho. Er war Auslöser für eine Vielzahl ähnlich gearteter sogenannter Mädchenpensionats- und Non-Ploitation-Filme. Ich habe ihn nie gesehen, ein Fall für eine der kommenden Bizarre-Cinema-Aufführungen in Hamburg in Deutschland. Wichtig ist mir hierbei, dass Señor Serrador bereits damals im Horrorfilm das Maximum kreativer Freiheit sah. Sagt er selbst in einem Interview, das auf der DVD von Kieran Puede Matar un Niño als Bonusmaterial erhalten ist. Das Genre ließ sich extrem gut ins Ausland verkaufen und wohl auch deshalb schaute man bei den Zensurbehörden nicht ganz so genau hin, wie man das vielleicht bei anderen Filmen üblicherweise machte. In den 70er kamen und dann eine Masse von Horror- und Monsterfilmen aus Spanien in die europäischen Kinos. Die britischen Ex-Stars des Hammer-Kinos, wie zum Beispiel Christopher Lee, fanden hier genauso eine Heimat wie die lebenden Toten aus Italien und aus den USA. Bekanntester Vertreter ist wohl Die Nacht der reitenden Leichen von Armando de Osorio. Es gab eigentlich alle möglichen Arten von Monstern, darunter Mumien, lebende Tote, Vampire und den Werwolf, meistens gespielt von dem großen Paul Naschy. Alles nachzulesen in dem wunderbaren Buch Spanish Horror Movies von Victor Matellano. Übrigens im Hintergrund sehe ich einen Werwolf, der fletscht da hinten die Zähne, aber das nur nebenbei. Ja, wie gesagt, das Ambiente ist eigentlich perfekt, um über dieses Thema zu sprechen, hier am Plaza Real in Barcelona. Und Didi hat schon sehr schön beschrieben, was hier so abgeht. Die Kellner schwirren um uns herum, die Sonne scheint. Und ja, das bereits von mir erwähnte Buch, Spanish Horror Movies von Victor Matellano, kann ich eigentlich jedem hier in Barcelona lebenden Freund der spanischen Kinokunst ans Herz legen. Es ist ein sehr schön bebildertes, spannendes Buch über die Geschichte des spanischen Kinos. Ich komme nochmal kurz auf Paul Naschy zu sprechen. Als Regisseur nannte er sich mit seinem bürgerlichen Namen Giacinto Molina und er ist hier in Spanien so etwas wie eine Ikone des Horrorfilms. Seine Filmografie besteht größtenteils aus Horrorfilmen, darunter allein 16 Werwolf Hombre Lobo Filme. Der bereits erwähnte Werwolf im Hintergrund hat, glaube ich, Ruhe gegeben. Es gibt Metal-Bands, die ihm Songs gewidmet haben, einen Werwolf-Comic, dem er Modell gestanden hat und dem sein Film La Noche de Valpurgis als Vorlage diente. Sein letzter Spielfilm war der grauenvolle Geisterhausfilm La Herencia Valdemar. Eine Beurteilung lasse ich an dieser Stelle weg. Der gute Mann starb am 30. November 2009. Zuletzt gab es noch einen Dokumentarfilm über sein Lebenswerk, das Premiere beim letztjährigen Festival in Sitges hatte, beim vorletztjährigen, Entschuldigung. Und ich hatte die große Ehre, ihn mal kennenzulernen. Auf dem Comic-Salon hier in Barcelona hat er das von mir erwähnte Buch handsigniert und hat es hier vorgestellt. Senor Franco erlitt im Oktober 1975 glücklicherweise einen Herzinfarkt und war auf lebenserhaltende Maschinen angewiesen, die im November 75 auf Geheiß seiner Familie ausgeschaltet wurden. Auch nach 1976 gab es im spanischen Horrorkino eine Masse von Filmen und neuen Regisseuren zu entdecken und der Boom hält bis heute an. In den 80ern und 90er Jahren kamen neue Namen wie Alex de la Iglesia und Augusti Villaronga aufs Kinoparkett und Regisseure wie Guillermo del Toro, Alejandro Amenábar und Juan Antonio Bajona oder auch Jaume Balaguer, dessen herausragender Zombiefilm REC 4 jetzt gerade im vergangenen Winter hier in Barcelona sehr erfolgreich in den Kinos lief, führen sehr erfolgreich das Erbe des spanischen Kinos der 60er und 70er Jahre fort. Das Erbe von Regisseuren wie Jess Franco, Leon Klimowski, Carlos Audet und Armando de Osorio führen sie in eine blutige Zukunft, in un futuro sangre. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Werner hat die Rechnung bestellt, das Bier ist auch alle und mein Text ist auch zu Ende. Werner? Ich habe die Rechnung bestellt, aber ich werde die natürlich nicht ganz zahlen, weil das müssen wir unter uns aufteilen, ne? Die Enttäuschung ist jetzt groß. Ich sehe enttäuschte Gesichter auch an den Nebentischen. Aber gut, wir müssen es halt akzeptieren. Wenn Werner die Rechnung nicht übernehmen will, dann müssen wir selber in die Tasche greifen. Wir werden uns hier nicht, wie in meinem Text, bis aufs Blut, also bis hasta la sangre, streiten, sondern wir werden einfach das Bier austrinken und das untereinander aufteilen. Gut, und ich gebe zurück ins Studio. Agur, tschüss. Tschüss. Prost. Ja, tschüss. Gut, wir müssen raus. Tschüss, Werner. Tschüss, bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Tschüss, Yolanda. Vielen Dank fürs Hiersein. Tschüss, danke. Contrabanda es la mejor radio del mundo. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.